Bereits zweimal wurde in den vergangenen 10 Monaten der Tod von Haji Mu'taz gemeldet. Anfang November 2014 griff die internationale Militärkoalition unter Führung der USA mit einer Serie von Luftschlägen unter anderem einen Autokonvoi an, in dem sich mehrere hochrangige Funktionäre des sogenannten Islamischen Staates befanden. Damals wurde in Twitter-Meldungen über Accounts, die dem IS zugerechnet werden, auch der Tod von Haji Mu'taz beklagt, der bei einem dieser Angriffe angeblich getötet wurde. Die Zeitung Wall Street Journal berichtete, dass Einwohner von Mossul, die dem IS nahestehen, den Tod bestätigt hätten. Einen Monat später hieß es aus dem Verteidigungsministerium in Washington, dass Haji Mu'taz bei Angriffen der US-Luftwaffe Anfang Dezember ums Leben kam. Wenn die Informationen stimmen, die das Weiße Haus gestern veröffentlichte, dann wurde Mu'taz am Dienstag diesmal tatsächlich getötet. Der Mann, der in Wirklichkeit Fadl Ahmed el-Hayali hieß, soll der wichtigste Stellvertreter von Abu Bakr el-Baghdadi gewesen sein, dem selbsternannten Kalifen des Islamischen Staates. Das geht unter anderem aus Dokumenten der Terrorgruppe hervor, die das irakische Militär sicherstellen konnte. Haji Mu'taz stammt aus dem Ort Tel Afra im Norden des Irak. Er soll in der Armee von Saddam Hussein gedient haben und brachte es dort vor 2003 bis zum Oberstleutnant. Nach dem Einmarsch der US-Armee in den Irak schloss er sich der Terrororganisation Al-Qaida an. Während seiner Haft im Camp Bukka, einem Gefängnis der US-Armee im Irak, lernte er den späteren IS-Anführer al-Baghdadi kennen. Die Extremistenkarriere von Haji Mu'taz gilt als ein Beleg dafür, dass der IS maßgeblich von Offizieren des Regimes von Saddam Hussein geprägt wird. Zudem zeigt sie, dass das Camp Bukka offenbar eine Art Durchlauferhitzer für Extremisten war, weil sie sich dort kennenlernten, radikalisierten und Pläne schmiedeten. Haji Mu'taz soll al-Baghdadis Stellvertreter im Irak gewesen sein und den Transport von Waffen, Sprengstoff und Ausrüstung zwischen Syrien und dem Irak koordiniert haben. Angeblich hat er auch die Eroberung von Mossul durch den IS im Juni 2014 angeführt. Ein weiterer seiner Kampfnamen lautet Abu Muslim el-Turkmani.